1. Zu Gina zit Trente sich Jude von seinen Bruden und Schloss sich Hira, einem Mann aus Adullam, an. 2. Dort so Jude die Tochter eins Kananitas Namen Swar, dieser Frau Nam und imit der o kindes Jugd. 3. Sie word Schwanger und Gebar einen Sohn, den Sie ger nannte. 4. Danach word Sie ernut Schwanger und Gebar einen weiteren Sohn, den Sie ohnen nannte. 5. Später gebar Sie einen dritten Sohn, den Sie Sailor nannte, dies Gescher in Kesib. 6. Jude wollte für seinen erstgeborenen Sohn ger ein Frau namens Tamer aus 7. Ger, Judas erstgeborener, handelte jedoch in einer Weise, die dem Herrn missfiel, weshalb der Herr in Sterben ließ. 8. Daraufhin befahl Jude ohnen, ger zu der Frau deines Bruders und erfuhl den Pflicht als Schwager, deinem Bruder nachkommen zu sichen, 9. Ohnen was jedoch, das die Kinder nicht als sein eigenen gelten werden, daher verhinderte Jeds Maul, wenn imit der Frau seines Bruders zusammen war, dies Jugung von nachkommen für seinen Bruder. 10. Diocese verholten missfiel dem Herrn ebenfalls, weshalb auch ohnen sterben ließ. 11. Jude wise sein Schwiegertochter Tameron, bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Sailor erwachsen ist, befürchtet namlich, das auch Sailor sterben konnte, wise sein Bruder. Folglich kurte Tameron das Haus ihres Vaters Zurück. 12. Nach einiger Zeit starb Swar's Tochter, Judas Frau. Nachdem Jude sein Trauerzeit beendet hat, begab sich imit seinem Freund Hira aus Adullam nach Timna, die Scharfschu zu überwachen. 13. Als Tamer mitgeteilt word, dass Schwiegerväter zur Scharfschu nach Timna unterwegs sei, reagiert sie. 14. Sie legte ihr Witwenkleider ab, verhalt sich imit einem Schleier und setzte sich in den Eingang von einem, das Weg nach Timna lag. Sie hat namlich erkannt, das Sailor erwachsen war, aber denich nicht zur Frau gegeben worden war. 15. Als Jude Sie so, hielte Sie für ein Prostituiert, da Sie gesicht verhult hat. 16. Bog zu ab und sagt, lass mich mit dir schlafen, was nicht, das ist sein Schwiegertochter war. Sie fragte, was gibst du mir dafür, dass du mit mir schlafst? 17. Antwortet, ICH word dir ein Ziegenbockchen von der Herd schicken, Sie entgegnet, du musst mir jedoch ein Pfand geben, bis du es schickst, 18. Fragte, Welsh Pfand soll ICH dir geben, Sie erwidet, deinen Ziegelring, den Schnurren den Stab, den du in der Hand holst, daraufhin gab dies Gegenstand und schlief imit woraufhin Sie von ihm schwanger word. 19. Danach ging Sie weg, legte ihren Schleier ab und zog wieder ihr Witwenkleideren. 20. Jude schickte das Bockchen durch seinen Freund, den Adullamiter, das Pfand von der Frau Zurück zu erhalten, dieser konnte Sie jedoch nicht finden. 21. Fragte die Leute des Orts, wo ist die Prostituiert, die hier am Weg bei einem Sass, Sie antworteten, hier ist kein Prostituiert gewesen. 22. Daraufhin kurte zu Jude Zurück und berichtet, ICH habe Sie nicht gefunden, und die Leute dort versicherten, dass hier kein Prostituiert gewesen sei. 23. Jude erwidert, Sie soll es behalten, damit wir uns nicht lächerlich machen. ICH habe das Bockchen geschickt, aber du konntest Sie nicht finden. 24. Etwa 3 Monate später wurde Jude berichtet, den Schwiegertochter Tamer hat ansatzt getrieben und ist der schwanger geworden, daraufhin befahl Jude, fährt Sie hinaus und verbrennt Sie. 25. Als Sie jedoch hinausgeführt wurde, schickte Sie zu ihrem Schwiegerväter und ließ ihm sagen, ICH bin von dem Mann schwanger, dem dies Gegenstand gehören, Sie forderte ihn auf, erken doch, wem dieser Ziegelring, die Schnurren dieser Stab gehoren. 26. Nachdem Jude die Gegenstand genau betrachtet hat, sagt Sie ist gerechter als ICH, weil ICH Sie meinem Sohn Sailor nicht zur Frau gegeben habe, von diesem Zeitpunkten hat keinen weiteren Umgang mehr mit 27. Als die Zeit ihrer Geburt gekommen war, stellte sich heraus, dass Sie's Willinger wartet. 28. Waren der Geburt streckte eine der Zwilling ein Hand heraus. Die Hebam nahm daraufhin einen roten Faden und band in dessen Hand, im zu kennzeichnen, dass dieser zu ist geboren word. 29. Zog jedoch sein Hans Jurek, und sein Bruder kam zu ist zur Welt. Daraufhin rief die Hebam, was für einen Dirch Brutches du die Erwerschaft, die Schalb nannte man in Perez. 30. Dannet kam sein Bruder zur Welt, und dessen Hand der Rotfaden gebunden war, die Schalb nannte man in Sarah.